Andacht vom 7.05.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Deine geheime Waffe. Ich erzähle euch heute von einer geheimen Waffe, die ihr benutzen könnt. Sie hat meine Aufmerksamkeit wirklich sehr beansprucht. Wenn wir einmal kapieren, was am Kreuz geschehen ist, werden wir anders leben. Wir haben diese falsche Idee in uns, dass Gott auf unsere Gebete reagiert. Wir warten darauf, dass Gott etwas tut, aber es gibt nichts mehr zu tun. Alles ist vollendet. Gott wartet darauf, dass wir es ergreifen. Der Apostel Paulus ist da ein Beispiel. Er saß nicht herum und wartete darauf, dass Gott seine Umstände richtete. Jesus lebte übrigens auch nicht so. Es gibt zwei Schlüssel, mit denen wir leben können. Aufnahmefähigkeit, Receptivity und Antwort, Response. Wir müssen aufnehmen und annehmen, was wir erhalten haben, und darauf antworten. Das bedeutet, handeln im vollbrachten Werk des Kreuzes. Und hier ist die geheime Waffe, die Gott uns gegeben hat. Sie heißt Freude. Schaut, die Menschen gehen durch schwierige Zeiten. Das taten Menschen zu allen Zeiten. Auch die Leute, von denen bei Nehemia die Rede ist. Jetzt schaut in Nehemia 8,10. Die Freude des Herrn ist eure Kraft. Die Freude im Herrn ist eine Waffe. Wer kann mir den Kontext dieses Verses nennen? Sie sollen essen und trinken und sich freuen. Gott sagt, sie sollen sich nicht sorgen. Das ist die Kraft, die viele Dinge überwindet und zum Sieg bringt. Das ist eine Waffe, die Gott uns gegeben hat. Wer sich kraftlos fühlt, wer keine Freude fühlt, lebe in Freude. Das ist ein einfaches Prinzip der Bibel. Ich gebe euch einen goldenen Schlüssel. Schaut, es ist so seltsam, wie oft wir mit so vielen Entschuldigungen und Ausreden daherkommen. Ich muss doch echt sein, ich muss ehrlich sein mit meinen Gefühlen, sonst bin ich doch ein Heuchler. Ich fühle keine Freude, da kann ich doch keine Freude vorgeben. Die Bibel nennt das Leben im Fleisch, nicht angegriffen sein. Gefühle sind nicht neutral, sie werden von so vielem um dich herum beeinflusst. Sie sind ein fleischliches Empfinden. Beleidigungen, Verletzungen, Schmerz, das sind lauter fleischliche Gefühle. Schaut, Daniel möchte mich manchmal morgens umbringen, wenn ich so früh fit bin und zu bauern beginne. Glücklicherweise lebt er nicht in seinen Gefühlen. So funktioniert das Reich Gottes. Gott spricht und du handelst danach. Nicht umgekehrt, wie uns die Religion lehrt. Ich war einmal in einem Gottesdienst, wo es eine Explosion von Gefühlen gab. Die Leute weinten und schrien. Viele fanden hinterher, dass eine große Salbung da war. Ich bin da zurückhaltend. Das sind nur Gefühle. Die Salbung bricht das Joch. Also, die Salbung ist auf mir. Denn der Geist Gottes liegt auf mir. Er handelt. Er setzt die Gefangenen frei. Ich war in so vielen Veranstaltungen, wo nur Gefühle da waren. Aber das Leben von niemandem hat sich daraufhin verändert. Salbung muss etwas anderes sein. Bin ich gegen Gefühle? Nein. Ich drücke meine Gefühle sehr frei aus. Ich möchte nur, dass wir unser Glaubensleben nicht aus Gefühlen herausleben. Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Das macht uns glücklich. Unser Glück hängt immer von unseren äußeren Umständen ab. So lebt die Welt. Alles ist gut, also freuen wir uns. Alles ist schlecht, wir sind mies drauf. Wir müssen verstehen, dass es im Reich Gottes Prinzipien gibt, nach denen alles funktioniert. Es ist die Freude im Herrn, die uns stärkt. Schaut in Römer 14, 17. Das Reich Gottes besteht in Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist nicht dauerndes Fasten. Der Kontext in Römer 14 ist sehr klar. Man soll das nicht essen, man darf jenes nicht trinken. Das ganze Kapitel handelt da von der geistlichen Schwachheit, anderer in Liebe zu begegnen. Ich bin frei in Christus, ich kann das tun. Es gibt nur einen Gott. Was kann mir Götzenopferfleisch schaden? Aber es gibt Menschen, die davor Angst haben und es nicht können. Im Reich Gottes geht es nicht um diese äußeren Umstände, sondern um das Innere, um Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wenn du einmal in Gerechtigkeit, Frieden und Freude lebst, hast du den Geist des Reiches Gottes. Aber Reinhard, ich fühle diese Freude nicht. Hier muss ich eine Grammatikstunde abhalten. Wenn das Reich Gottes Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist ist, dann sind diese Dinge in meinem Herzen. Römer 5,5 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Du hast die Liebe Gottes in deinem Herzen. Du kannst darauf zugreifen, wenn du willst. Genauso ist es mit Frieden und Freude. Hier ist der Fehler, den wir machen. Wir warten darauf, dass Gott uns mehr Liebe gibt. Und wir beachten nicht, dass die Liebe schon da ist. Es hängt nur von dir ab, ob du diese Liebe nutzt. Der Heilige Geist hat uns die Freude gegeben. Du musst sie nur benutzen. Reinhard, wie kann ich etwas benutzen, was ich nicht fühle? Die Antwort ist, du musst es benutzen. Genauso wie du Glauben nutzt, auch wenn du ihn nicht fühlst. Es gibt einen Unterschied zwischen Gottes und deiner Verantwortlichkeit. Wenn Gott dir Glauben gegeben hat, musst du ihn nutzen. Wenn Gott dir Freude gegeben hat, musst du sie benutzen. Ich habe das verstanden und lebe es. Ich habe gelernt, mich zu freuen, indem ich mich dafür entscheide. Aber Reinhard, bin ich dann nicht ein Heuchler? Paulus schreibt in Philipper 4,4, wir sollen uns alle Zeit im Herrn freuen. Er schrieb nicht, ich möchte, dass ihr dauernd das Gefühl von Freude habt. Sich freuen ist eine Entscheidung. Im Glauben glaube ich, dass der Geist Gottes in mir lebt und ich entscheide mich, mich zu freuen. Reinhard, wie machst du das? Wachst du dauernd super glücklich auf? Das ist mein Geheimnis. Aber wenn ich aufwache, treffe ich Entscheidungen. Ich danke Jesus und entscheide mich, mich zu freuen. Ich schaue auf Jesus und danke ihm. Meine Tage sind gefüllt mit tausend Dingen, die ich tun muss. Viele Menschen setzen ihren Fokus allein auf die Umstände, auf all das, was zu tun ist. Dann fühlen sie sich gestresst. Sie haben nicht gelernt, sich mit der Freude zu füllen, die im Heiligen Geist in uns ist. Dann werden sie überwältigt vom Stress. Was ich tue, kannst du auch tun. Bete so. Danke, Jesus, dass deine Freude durch den Heiligen Geist in mir ist. Das ist das Geheimnis. Ich freue mich nicht, weil meine Umstände gut sind. Die Bibel sagt nie, freue dich trotz deiner Umstände, sondern im Herrn. Ich schaue auf den Herrn, währenddessen treffe ich meine Entscheidung. Ich kann diese Entscheidung treffen wegen des Herrn. Und das lebe ich dann ununterbrochen. Wir drücken leider häufig unsere Gefühle aus, anstatt das, wofür wir uns entschieden haben. Herr, ich muss nur auf dich schauen, dann kann ich meine Freude ausdrücken. Denn ich kann mich entscheiden, mich über deine wunderbare, unglaubliche Größe und Güte zu freuen. Du lebst dein gesamtes Christenleben im Fleisch, aber wenn du dich entscheidest, dich zu freuen, wird sich alles in deinem Leben ändern. Paulus lebte, was er predigte. Er war im Gefängnis. Die Füße waren an den Knöcheln mit einem Holzblock befestigt. Er war mit einem Stock am Rücken geschlagen worden. Vermutlich war der Rücken blutig und er hatte Schmerzen. Die Umstände waren nicht besonders gut. Aber Paulus und Silas lobten den Herrn. Sie fühlten sich nicht so, aber sie taten es. Es war eine Entscheidung, Gott zu loben und zu preisen im Gefängnis. Die Freude hat mit Gott zu tun und nicht mit meinen Umständen. Das ist ein Prinzip. Das ist meine geheime Waffe. Es gibt wenig, was so ansteckend ist wie Freude. Depression ist eine andere Waffe, um Menschen zu zerstören. Ich habe Mitgefühl mit Menschen, die in Depressionen leben. Vor 20 Jahren durchlief ich auch eine sehr schwierige Zeit. Ich war sehr depressiv. Ich dachte an Selbstmord. Ich konnte nicht mal die Bibel lesen. 6 Monate lang hatte ich keine Hoffnung und keine Zukunft. Ich sah keinen Weg hinaus aus meinen Umständen. Eines Tages sagte der Herr zu mir: Wenn du mich mitten in der Depression loben kannst, wirst du aus der Depression hinausgehen können. Ich werde dich in deine Zukunft führen und viele Menschen werden durch dich geheilt werden von ihren Depressionen. Ich entschied mich, Gott zu loben. Ich ging mit unserem Hund spazieren und lobte Gott als Entscheidung. Ich ging aus dem Gefängnis der Depression hinaus durch meine Entscheidung. Ich verstehe, wie es Menschen geht, die in Depression leben. Ich selbst möchte mich nicht mehr daran erinnern. Aber Reinhard, wie kann ich mich freuen, wenn nichts funktioniert? Paulus und Silas lobten mitten in der Nacht den Herrn, im Herrn, nicht die Umstände. Also inmitten des Chaos ist der Herr da. Heute früh machte der Herr mich auf etwas Besonderes aufmerksam. Das größte Geschenk, das Gott dir gegeben hat, ist nicht das Schauen, sondern die Vision. Es ist so wunderbar, unser Sehvermögen zu haben. Wir essen mit unseren Augen, sagt man auf Englisch. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber das wahre Geschenk, das Gott uns gegeben hat, ist die Vision, das, was wir mit unseren Herzen sehen. Die Vision lernst du mit deinem Herzen zu sehen. Was ist der größte Feind der Vision? Das Schauen. Wir schauen unsere Umstände an und sehen nichts, worüber man sich freuen könnte. Aber im Herzen sehen wir auf den Herrn und im Glauben ergreifen wir seine Güte. Und dann freuen wir uns im Herrn. Wir müssen lernen, uns nicht zuallererst auf das Sehvermögen unserer Augen zu verlassen. Gottes Freude ist bereits in mir, aber sie wird erst zur Waffe, wenn ich sie benutze. Ich war sehr tief berührt von einer Freundin aus Österreich. Sie heißt Lisi. Sie kam vor ein paar Wochen zu uns. Sie erzählte mir einige Geschichten aus ihrem Leben. Es gab da manche Umstände, an denen andere verzweifelt wären. Aber sie lachte dauernd. Das ist wahres Leben in Christus. Halte daran fest. Freue dich ununterbrochen. Du wirst staunen, wie deine Entscheidung andere Entscheidungen beeinflussen wird. Und das ist so ansteckend. Wenn die Leute um uns sehen, dass wir eine unendliche Freude in uns tragen, werden sie darauf aufmerksam werden. Ich wurde gefragt, warum ich mir nicht Musik anschalte in meiner Zeit mit Jesus. Ich mag da keine Musik. Das geht mir so. Du darfst du sein und es anders machen. Ich will keine Musik laufen lassen, weil meine Beziehung zu Jesus so intim ist. Wenn meine einzigen Worte an Debbie die wären, die andere mir in den Mund legen, wäre das keine tolle Beziehung. Sie würde mich fragen, ob ich nicht selbst denken und ihr meine Worte sagen könnte. Die Religion hat uns so erzogen. Einer schreibt einen Song, andere singen ihn. Wenn du etwas ausdrückst, was dein Herz nicht glaubt und dein Leben nicht ausdrückt, dann ist es Religion. Dann ist es nicht der Weg, auf dem du dem Herrn begegnest. In meiner Zeit mit dem Herrn singe ich so viele Lieder zu ihm. Die Leute um mich herum sind oft erstaunt, was ich da so singe. Es sind meine Liebeslieder an ihn. Die Freude ist meine Waffe. In Offenbarung 19, 6 und 7 lesen wir: Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Wenn du dich nur immer daran erinnern könntest, dass es im Herrn dauernd einen Grund zur Freude gibt. Die Verse in Offenbarung 19 sind geschrieben als ein Auftrag, ein Gebot. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Wenn nichts dir einen Grund zur Freude gibt, hast du immer noch den Grund, dass du seine Braut bist, auf die er wartet. Wenn alles um dich kompliziert ist, schließe deine Augen und stelle dir vor, dass du seine Braut bist und bald Hochzeit mit ihm feiern wirst. Als ich 1982 in die Bibelschule ging, galt ich als Jojo-Christ. Ich war von meinen Gefühlen kontrolliert, mal himmelhoch jauchzend, mal tief betrübt. Wenn Jesus gerade der Beste für mich war, war ich so dankbar. Eine Stunde später war ich depressiv. Ich erinnere mich, als der Herr zu mir sagte: Wenn du die Waffe nutzt, die ich dir gegeben habe, wirst du aus dieser Gefühlsachterbahn aussteigen können. Wir konzentrieren uns so sehr auf den Feind und den Kampf, und dabei verlieren wir den Blick darauf, dass der Feind bereits besiegt ist. Im Psalm 149 steht: Du hast ein Schwert bekommen. Vers 6. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund. Ja, ein zweischneidiges Schwert sollen sie in ihrer Hand tragen. Er ist mein Sieg, meine Freude, meine Hilfe, mein Sieg. Wenn du das ausdrückst, wird es eine sprudelnde Quelle werden, die aus dir herausquillt. Kein Christ sollte ohne diese Freude leben. Lasst uns sie einfach nutzen. Diese Entscheidung hat nichts mit Problemen, mit deiner Sündhaftigkeit oder mit dem Chaos zu tun, das du manchmal anstellst. Niemand ist perfekt. In dem Moment, wo du dich nicht mehr freuen kannst, weil du einen Fehler gemacht und gesündigt hast, musst du verstehen, es geht nicht um deine Freude, es geht um die Freude im Herrn. Deine Freude ist nicht deine Stärke. Gottes Freude ist nicht abhängig von deinen Empfinden oder irgendwelchen Umständen. Gottes Freude ist unveränderlich und ewig. Also, fang an. Wenn wir dieses Live beenden, geh durch dein Haus, lobe und preise den Herrn, singe ihm, sage ihm, Jesus, du bist gut, gut, gut, ich lobe und preise und ehre dich, weil du es wert und weil du gut bist. Selbstmitleid zieht Dämonen an. Die wahre Freude im Herrn zieht Engel an. Benutze das Schwert. Ich gebe dir eine Hausaufgabe für 7 Tage. Wenn du morgens aufwachst, entscheide dich, dich zu freuen. Jesus, die Freude, die du in mein Herz gesetzt hast, ist meine Freude. Ich werde dich einfach preisen und dir sagen, dass du gut und unglaublich bist. Verbringe 10 Minuten damit, ihn zu preisen, und denke den Tag über auch immer wieder daran zu sagen, Jesus, du bist der Beste. Ich lobe und preise dich. Wenn du ins Bett gehst, freue dich und danke dem Herrn. Vielleicht kannst du dann gar nicht gleich einschlafen, weil du so durcheinander bist vor Freude. Aber sorge dich deshalb nicht, du gewöhnst dich daran. Diese Aufgabe gilt für 7 Tage. Dann sende uns dein Zeugnis auf Instagram. Wir werden die Zeugnisse veröffentlichen, wie Leben verändert wurden. Aber Reinhard, wenn da doch keine Freude ist. Das ist der beste Ort, um sich im Herrn zu freuen, denn dann ist es nur die Freude am Herrn. Nutze deine Waffe. Amen.